Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Nun ist es fast wieder soweit. Das alte Jahr neigt sich dem Ende entgegen, so ganz langsam, aber unterm Strich ganz schnell. Und als ich heute am Kalender guckte, da habe ich festgestellt, dass ich heute in einem Monat wieder hier bin. Da haben wir nämlich Heiligen Abend. Wir haben heute den 24. November. Das muss man sich mal vorstellen, in einem Monat, so Gott will und wir leben, muss ich dazu sagen, feiern wir schon Weihnachten. Ich freue mich schon darauf, dann wieder hier sein zu können. Das Kirchenjahr fängt am ersten Advent an, also am Sonntag in einer Woche. Aber vorher, am Sonntag oder auch jetzt hier, haben wir noch, ja, ich würde mal sagen, so eine dicke, harte Nuss zu knacken. Das ist der Totensonntag. Ich weiß nicht, ob ihr was mit dem Totensonntag, mit dem Begriff anfangen könnt. Ich habe da immer Probleme mit. Wer will schon gerne sterben? Und deshalb sage ich, wie viele andere Christen auch, dass der Ewigkeitssonntag. Das Kirchenjahr hört mit dem Ewigkeitssonntag auf und fängt an mit dem ersten Advent. Aber noch ist es nicht so weit. Und wir können den Ewigkeitssonntag nicht einfach ausstreichen. Gäbe eine Katastrophe. Wir müssen daran denken, was denn dieser Ewigkeitssonntag bei uns bewirken will. An dem Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag, da denkt man an die Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Die vielleicht vor vielen Jahren oder auch letzte Woche verstorben sind. 5 Personen aus diesem Haus sind im letzten Jahr, im vergangenen Jahr von uns gegangen. Margarete Kienitz, geboren am 12.02.35 und verstorben am 2.03.2017 im Alter von 82 Jahren. Gottfried Niebuhr, geboren am 17.10.1929, gestorben am 6.06.2017. Er wurde 87 Jahre alt. Erna Kammann, geboren am 1.03.1931, verstorben am 20.07. in diesem Jahr wieder 2017. Sie wurde 86 Jahre alt. Und Viktor Meyer, geboren am 1.03.1955, verstorben am 8. August 2017. Er wurde nur 62 Jahre alt. Und die älteste Verstorbene ist Lotti Harms, am 5.06.1922 geboren, verstorben am 22.11. vor 2 Tagen. Die ist noch gar nicht beerdigt. 95 Jahre alt. Wir wollen im Stillen an die Verstorbenen gedenken. Lieber Heiland, du hast die Namen der Verstorbenen gehört. Sie sind nicht mehr unter uns, wohl aber mit unseren Gedanken. Herr, wir haben viel von ihnen gehabt. Wir bitten dich für sie und auch für die Angehörigen und auch für uns. Herr, nimm sie auf in dein Reich und schenke uns immer die Erkenntnis, dass wir nur dann klug werden, wenn wir sterben. Hab Dank für alles, was uns die Verstorbenen getan haben. Amen. Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reis ich bis zum Grab, dort in die ew'ge Ruh ist Gottes Gnadengabe, die schließt die Arbeit zu. Der Ewigkeitssonntag ist kein Tag, ist kein Sonntag wie jeder andere. Am Ewigkeitssonntag denkt man besonders an die Begrenztheit des Lebens, an die Endlichkeit unserer irdischen Zeit. An diesem Sonntag herrscht logischerweise auf den Friedhöfen unseres Landes reges Treiben. Man besucht die Gräber der Lieben. Ewigkeitssonntag. Was denken Menschen im Altenheim? Was denke ich? Ich denke noch nicht direkt an das Altenheim, aber ab und zu kommt es mir doch in den Sinn. Da gibt es bei mir andere Überlegungen. Ich denke zum Beispiel daran, dass ich vor 10 Jahren eine schwere Operation hatte, Stichwort Krebs, und dass mir dann im August 2007 nach der Operation der Arzt sagte, Herr Hebbinghaus, Weihnachten kann es eng werden. Damit meinte er nicht hier meine Hüfte, den Umfang der Hüfte. Er hatte kein Recht. Ich lebe nach 10 Jahren immer noch. Ich lebe nicht nur, nein, ich darf auch wieder predigen. Ewigkeitssonntag. Für den einen ist es große Trauer und für so einen Menschen mit der Geschichte, die ich hatte, ist das ein Grund, auch an diesem Tag, von übersprudelnder Freude. Ich darf wieder leben. Ich darf noch leben. Ich bin sogar dem Tod, wie man das so sagt, von der Schippe gesprungen. Nicht einmal, sondern mindestens 2-mal. Ich darf wieder neu durchatmen. Das Leben geht weiter. Dennoch ist der kommende Sonntag für viele nicht unbedingt ein Freudentag. Da denkt man an die, die einem in den letzten Jahren oder im letzten Jahr, ich habe ja gerade die Namen vorgelesen, verlassen haben. Vielleicht werden wir so schwer damit fertig. Vielleicht ist dann auch euer Name beim nächsten Mal dabei, den ich vorlesen muss. Vielleicht steht denn da mein Name, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es auch so, dass wir bestimmte Namen nicht mehr sagen können, nicht mehr aussprechen können, ohne dass wir Tränen in den Augen haben. Und der Gedanke an bestimmte Menschen tut uns schon weh. Sie fehlen uns. Und manche Wunden, die der Tod geschlagen hat, die sind vielleicht noch ganz, ganz frisch. Lotti Harms, 22.11.2017. Ruhe in Frieden. So steht es in vielen Traueranzeigen und auch auf so manchem Grabstein. Ich habe bei meinen Trauerbesuchen öfters gehört, er ist friedlich eingeschlafen. Darin schwingt auch der Wunsch, einmal selber ohne Schmerzen friedlich einschlafen zu dürfen. Und dann sagt man schnell diesen Satz, habe ich immer Probleme mit, ja, so wie der gestorben ist, da möchte ich auch mal sterben. Ruhe in Frieden, ruhen, ausruhen, das tut gut. Kein Wunder, dass auch das ein Bild ist für das Ende des Lebens, für den Tod. Im Volksmund nennt man bekanntlich den Tod auch des Schlafes Bruder. Ausruhen, schlafen, das wünschen wir auch denen, die aus unserer Verwandtschaft, aus unserem Bekanntenkreis, auch hier aus diesem Haus, die mit uns zusammengelebt haben, im Laufe des vergangenen Jahres verstorben sind. Ausruhen. So manchem von ihnen war es sicherlich vergönnt, friedlich einzuschlafen. Anderen wünschen wir, dass sie jetzt wenigstens die Ruhe haben, wenn sie schon im Leben viel Schweres mitmachen mussten. Wenn schon die Krankheit und das Leiden in den letzten Jahren kaum mehr mit anzusehen war. Ruhe, und zwar Ruhe bei Gott, verspricht uns auch der heutige Predigttext. Der ist ganz, ganz kurz und besteht nur aus einem Vers. Wir finden ihn im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 9. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk. Was ist das für ein Trost, wenn jemand zuletzt unerträgliche Schmerzen gehabt hat, nicht mehr wusste, wo er war, von innerer Unruhe angetrieben? Was für ein Versprechen, wenn jemand im Leben aus der Heimat vertrieben wurde und wieder neuen Boden unter den Füßen bekommen hat? Was für eine Aussicht, wenn jemand sogar Angst hatte, nichts mehr wert zu sein, kein Recht mehr auf Leben zu haben. Und sie sind ja ausnahmslos aus einer Generation, die das auch so mitbekommen hat. Ich bin Jahrgang 48, ich habe mir das nur angelesen, ich weiß aber auch, was da los war. Kein Recht mehr auf Leben zu haben. Und das alles wird in Gottes zukünftiger Welt, in Gottes ewiger Stadt, wie es am Ende des Hebräerbriefes heißt, aufhören. Davor werden wir dann Ruhe haben. Aber was heißt das Ruhe? Einfach nur schlafen? Oder womöglich sogar nicht mehr da zu sein, auch nicht mehr leiden zu müssen, sich quälen zu müssen oder gequält werden? Das ist für manchen schon ein Trost. Aber diese Ruhe, von dem der Hebräerbrief schreibt, ist noch was anderes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht aus von seinen Werken wie Gott von den seinen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Wenn da steht noch eine, dann muss es auch eine andere Ruhe geben, die bereits vorausgegangen ist. Der Zusammenhang zeigt, dass es sich dabei ursprünglich um das Leben des Volkes Israel im Land Kanaan handelte. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung waren sie endlich zur Ruhe gekommen, in dem Land, wo Milch und Honig fließt. In dem Land, wo Gott ihnen selbst versprochen hatte und dieses ihnen geschenkt hatte. Und wie kamen sie da zur Ruhe? Und was war das für eine Ruhe? Sie hatten dort nicht mehr die Mühen und Strapazen der Wüstenwanderung. Sie brauchten nicht mehr aus dem Koffer zu leben. Sie durften sesshaft werden, Äcker und Weinberge anlegen, feste Häuser bauen und zu ihrer Umwelt eine Beziehung entwickeln, so dass sie sie Heimat nennen konnten. Diese Ruhe war also nicht Faulheit und Nichtstuerei, sondern ein schönes, erfülltes Leben, das in ruhigen Baden dahinzog. Die andere Ruhe, die hier noch als Ruhe bezeichnet wird, ist ein herrliches, erfülltes Leben an dem Ort, der den Namen Heimat erst wirklich voll verdient. Auch der zweite Satz erschließt uns die Tiefe des biblischen Ruhebegriffs. Wer zur Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von seinen Werken geruht hat. Wir erinnern uns, wie Gott die Welt erschaffen hat. 6 Tage lang arbeitete er daran und ruhte am 7. Tag. Gott ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Nicht, dass Gott das etwa nötig gehabt hätte. Vielmehr hat er für uns Menschen zum Vorbild geruht am 7. Tag. Das ist etwa so, als wenn der Vater mit seinem kleinen Kind abends ins Bett geht und so lang wartet und da liegt, bis das Kind eingeschlafen ist. Und dann steht er wieder auf und macht noch was. So hat Gott von Anbeginn der Welt den 7. Tag als Ruhetag geordnet. Auf Hebräisch heißt der Ruhetag natürlich Sabbat. Auf Altdeutsch, interessanterweise, Feiertag. Feiern bedeutet nämlich ursprünglich ausruhen. Und deshalb sprechen wir auch von einem Feierabend. Auch die Ruhe des Feiertages ist keine untätige und faule Ruhe, sondern eine Ruhe, die ihre Erfüllung in der Gemeinschaft mit Gott findet. Den Feiertag hat Gott deshalb angeordnet, damit wir uns an diesem Tag ausführlich mit Gottes Wort beschäftigen und beten können. Wenn wir uns darauf einlassen, dann zieht innere Ruhe ein und innerer Frieden, den uns der Heilige Geist durch sein Wort schenkt. Übertragen wir diese Einheit wieder auf den Himmel, so merken wir, Gemeinschaft mit Gott, Frieden mit Gott, das wird das himmlische Reich auszeichnen. Es ist keine langweilige, keine leere Ruhe, sondern eine erfüllte Ruhe, vom lebendigen Gott persönlich erfüllt. Diese Ruhe ist eher wie die Ruhe am Sabbat, am siebten Tag, wie die Ruhe, die sie sich, jetzt haben sie ja jeden Tag im Grunde Sabbat, wie sie noch gearbeitet haben, am Sonntag gegönnt haben. Zum Ruhetag gehört auch, dass man am Sonntag, an einem Sabbat, auch mal in Ruhe gelassen wird mit Verpflichtungen, damit ich nicht immer im Kopf denke, was muss ich noch, dann hat man Zeit füreinander. Ich weiß nicht, was man hier so am Sonntag macht, natürlich normalerweise Gottesdienst, da kommen dann, wenn es die noch gibt, die Verwandten und man hat dann Zeit füreinander. Das ist eine herrliche Einrichtung und wir sollten dafür dankbar sein. Jeder Sonntag ist für mich ein Appetitanreger auf die himmlische Ruhe, die mich nach dem Tod erwarten wird. Vielleicht hat sie Seitenansicht, die ich noch gar nicht so kenne, die ich noch gar nicht überlegen kann, weil ich aufgrund meines beschränkten Denkens auf den Gedanken gar nicht kommen kann. Ich vertraue aber darauf, dass der Gott, der mein Denken übersteigt, mir mit seiner ewigen Ruhe viel mehr schenken wird, als ich im Augenblick der Ruhe, die ich hier immer wieder neu erlebe, überhaupt nachvollziehen und verstehen kann. Man muss sich allerdings auch fragen, ob diese Ruhe wirklich alle bekommen. So manchem ist sie wichtig, und da gibt es andere, die sagen, das interessiert mich gar nicht. Wie sagt man hier im Landkreis so schön, wenn du tot bist, dann wirst du innekult. Und dann ist alles vorbei. Wenn du tot bist, wirst du eingegraben und dann ist alles vorbei. Da gibt es Menschen, die so leben und ich glaube nicht, dass die später mal in Ruhe gelassen werden, dass die ein ganz großes Problem haben. Der Hebräerbrief geht davon aus, dass man die ewige Ruhe auch durch Ungehorsam gegenüber Gott verspielen kann, dass sie vertan ist und dass man dann keine Ruhe hat. Das Karnevalslied, das singt, wir kommen alle in den Himmel. Aber in der Bibel steht das so nicht. Es müssen nicht selbstverständlich alle in den Himmel kommen, aber es ist Gott auch nicht gleichgültig, wie jemand lebt und wie er mit ihm und mit anderen Menschen umgeht. Die wunderbare himmlische Ruhe ist allen Menschen verheißen. Menschen können den Zugang zu Gottes Ruhe unter Umständen nicht finden. Es kommt darauf an, dass man die richtige Tür findet, die zur Ruhe Gottes führt. Welche Tür ist das? Da hilft uns wieder das Beispiel der Israeliten in der Wüste. Warum sind sie dann so lange Zeit, 40 Jahre, muss man sich mal vorstellen, zwei Generationen, 40 Jahre nicht zur Ruhe gekommen? Warum? Weil sie kein Vertrauen hatten in Gottes Zusagen. Sie glaubten einfach nicht, dass Gott ihnen dieses wunderbare Land Kanaan schenken würde, wie er versprochen hatte. Sie meinten vielmehr, die Einwohner würden sie daran hindern und vernichtend schlagen. Gott ist bei allem, was passiert, aber derjenige, dem die Entscheidung überlassen bleibt, wer zu dieser Ruhe kommen kann. Gott und nur er. Aber er hat für uns alle seinen Sohn Jesus Christus geschickt, den er ins Leiden und in den Tod geschickt hat. Jesus Christus hat keinen ruhigen Tod, kein friedliches Einschlafen gehabt. Die Evangelien berichten von Angst und Verzweiflung, Sie berichten von dem Gefühl der Ohnmacht und Gottverlassenheit im letzten Augenblick. Sie erzählen aber auch, und das ist ganz wichtig, von dem leeren Grab, vom Sieg über den Tod, den Gott Jesus Christus geschenkt hat. Sie erzählen damit von der Hoffnung und Sehnsucht, dass es einmal mit der Unruhe, die uns der Tod heute noch macht, vorbei sein wird. Die Sehnsucht hat für uns Christen ein herrliches Ziel. Das ist nämlich die himmlische Ruhe, die Gottesruhe. Wie der Feierabend den Tag krönt, das Wochenende die Arbeitswoche und der Urlaub das Jahr, so krönt die himmlische Ruhe ein Christenleben. Die Ruhe, die uns nach dem Tode in Gottes Herrlichkeit erwartet. Nach all dem, was in unserem Leben passiert ist, nach den unvollkommenen Ruhepausen unseres Lebens, ist noch eine Ruhe da, so wie uns das Wort Gottes verheißt. Und diese Ruhe wird dann unbeschreiblich schön sein. Wir dürfen uns ausruhen von den ganzen Mühen und Plagen unseres Lebens. Da werden wir wieder fit, da werden wir wieder gesund. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass unsere Erika keinen Stuhl mehr braucht, sondern fröhlich durch den Himmel tanzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir keine Schwierigkeiten haben und alles in unserem Kopf wieder in Ordnung ist, da dürfen wir ausruhen von den Mühen und Plagen unseres Lebens. Da wird uns nichts mehr ängstigen, nichts mehr beunruhigen, weil es das nicht mehr gibt. Da können wir uns ganz einfach entspannt in Gottes Schoß fallen lassen. Da kann unsere Seele beim himmlischen Vater ruhig werden, wie ein kleines Kind im Arm der Eltern. Es mag sein, dass nicht alle Menschen diese Sicht des Himmels behagt. Junge Leute haben da keinen Dreh zu. Sie wollen keine Ruhe, sie wollen Aktion haben. Am Wochenende die Nächte durchmachen, immer was los sein. Während die älteren Menschen die Ruhe genießen, müssen die Jungen richtig loslegen. Besteht die Gefahr, dass dann für diese Leute im Himmel langweilig wird? Nein, die himmlische Ruhe wird nicht langweilig. Es gibt keine langweilige Ruhe bei dem Herrn. So ist das mit der Ruhe, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können, wie das aussieht. Wenn wir aber vertrauen in Gottes Zusagen, dann ist das die richtige Eingangstür zur himmlischen Ruhe. Nichts anderes erwartet uns, als dass wir seinem Wort glauben und uns mit seiner himmlischen Ruhe beschenken lassen. Er schenkt sie uns aber auch nur durch Jesus Christus. Er selbst ist die Tür, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er lädt uns ein, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist die einzige Tür, die zur himmlischen Ruhe führt, der Glaube an Jesus Christus. Und den wünsche ich an diesem Tage euch und auch mir. Wir wissen nicht, ob wir uns irgendwann einmal wiedersehen auf dieser Welt. Aber wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dann wissen wir, dass wir uns in aller Fröhlichkeit im Himmel wieder treffen werden. Und dann werden wir uns vielleicht am ersten Augenblick gar nicht deutlich machen, wenn Erika zum Beispiel nicht mehr im Rollstuhl sitzt. Habe ich ja noch nie gesehen. Ihr auch noch nicht. Und plötzlich kommt sie da und strahlt und wir machen einen Wettlauf. Es wird eine schöne Zeit und deshalb ist der Ewigkeitssonntag auch ein wichtiger und ein schöner Tag, weil wir die Hoffnung haben, es wird alles, alles neu. Amen. Gott, der himmlische Vater, richtet seine Augen auf dich. Sein Gesicht strahlt vor Freude, wenn er dich sieht, weil er dich sehr lieb hat. Er hat versprochen, dich nicht zu verlassen und nicht von deiner Seite zu weichen. Seine schützenden und segnenden Hände hüllen dich ein, so kannst du sicher deinen Weg gehen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen allen.